Jetzt steh ich hier, wo unser Weg begann, und denk zurück an unsere Zeit zusammen. Wir brachen auf und waren voller Zuversicht. Wir ahnten nichts, einfach nichts. Ich kann uns sehen, den Blick nach vorn gewandt. Wir dachten, nichts hält unseren Träumen stand. In alle Welt hinaus und irgendwann zurück. Jetzt bin ich hier ohne dich. Du bist immer bei mir, ein Leben lang. Stehst an meiner Seite von Anfang an. Für die Ewigkeit verbunden, bis zum letzten Tag zusammen, für alle Zeiten, ein Leben lang, ein Leben lang. Allein gekommen. Ich denk an dich und hoff, du weißt davon. Sei dir gewiss, ich lass dich niemals ganz zurück. Denn wo ich bin, gehst du mit. Du bist immer bei mir, ein Leben lang. Stehst an meiner Seite von Anfang an. Für die Ewigkeit verbunden, bis zum letzten Tag zusammen, für alle Zeiten, ein Leben lang. Du bist immer bei mir, ein Leben lang. Bis ich dir folgen kann, trag ich dich bei mir ein Leben lang. Bis ich dir folgen kann.